Und der zweite Teil ist die Sira, die Geschichte, Lebensgeschichte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und wir fangen sofort an, inshallah. تكلمنا الدرس عن المرفوعات من الأسماء المرفوعات وبارك الله فيكم المرفوعات سبعة المرفوعات سبعة الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله يعني نائب الفاعل والمبتدأ وخبره واسم كان واسم كان وخبر إن والتابع للمرفوع وهو النعت العطف التوكيد والبدل هذه هي المرفوعات في اللغة العربية وأولها الفاعل واليوم سنتكلم إن شاء الله عن الفاعل بإذنه تعالى بارك الله فيكم في هذا الفرق اسمها الجزاك إذا غابش يشبغاخ دس المرفوعات دي هوك اشتلتن وده في هذا الجزاك المرفوع اس انجفه في نوميناتيف دي نومت نو دي دي دي فيغتا او دي, دي نومن دي ام نومن نوميناتيف فال هوك اشتلت زند دس ويت مرفوع زند زند زيبن den sieben Arten der arabischen Sprache. Erstens Subjekt, der Subjekt. Zweitens Passiv-Subjekt, das bedeutet, wenn das passiv ist. Drittens Al-Mubtada, Anfangswort. Wal-Khabar, Prädikat. Dann das Anfangswort, was nach Kana und die Partikel, die oder die Artikel, die wie keine sind. Und das Khabar, das wir mit Prädikat von inne und auch Partikel oder Artikel, die wie inne sind. Und dann etwas, was zu Nominativ zusätzlich ist. Und das sind an-na'at, das heißt Beschreibungswort. Al-Atf, Verbindungswort. Al-Tawkid, das ist Bestätigung. Al-Badal, ersetzen. Das sind die Buchstaben, das sind die Nomen, die in der arabischen Sprache im Nominativ Fall sind, das bedeutet hochgestellt sind. Und die Hochstellung hier, das bedeutet ein Dhamma im normalen Fall. Das bedeutet, du sagst, zum Beispiel, du sagst, Ibrahimu Mukhlison. Ibrahimu Mukhlison. Ibrahim Mubtada. Mubtada Marfu'a. Wa alamatu raf'ihi ad-dhamma al-zahira. Mukhlison Khabar. Al-Mubtada Marfu'a. وعلامة رفعه الضمة الظاهرة فلما تقول إبراهيم مخلص فهذا حالة رفع وهذه جملة اسمية als Beispiel du sagst إبراهيم مخلص إبراهيم مخلص إبراهيم ist ein Anfangswort und es wird hochgestellt und Zeichen dafür ist das explizite Dhamma, kurz Vokal, U, dieser U, Ibrahimu. Das ist Anfangswort, hochgestellt, Zeichen dafür ist eine explizite, klare Dhamma. Mukhlison, das ist Khabar, das ist Khabar, Prädikat, Prädikat, auch hochgestellt mit Dhamma, und das Zeichen dafür ist Ad-Dhamma, das bedeutet die kleine U-Vokal, Kurzvokal, die hier explizit ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وكان ربك قديرا. وكان ربك قديرا. كان ربك قديرا. كان فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. ربك رب اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة أو خفض. قدير خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. المثال الثاني إذا، das zweite Beispiel: كان ربك قديرا. Dein Herr ist allmächtig. كان Zusatzverb ربك رب ist Anfangswort nach diesem Zusatzverb und das wird hochgestellt mit Dhamma. Al-Kaf, das ist Possessivpronomen. Nicht Possessivpronomen, sondern Rabbuka, ja, dein Herr. Possessivpronomen, dein. Und das kommt hier in einer Stellung im Satz, dass es zusätzlich ist. Qadira, das ist Prädikat von Kana. Mansub, hier auch gestellt mit Fetha, nicht mit Dhamma, mit Fetha. Das ist wie Akkusativ. Drittes Beispiel: Inna Allah Sami'u Dua. Inna Allah Sami'u الدعاء. إن حرف مشبه بالفعل. Das ist ein Partikel, was so ähnlich wie ein Verb ist. Das ist kein Verb, aber so ähnlich. إن الله الله اسم إن Anfangswort nach إن. Wir haben gesagt, Anfangswort nach إن ist immer منصوب. تزد الله اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. سميع خبر إن مرفوع بالضم. سميع ist Prädikat von إن das هو gestellt mit الضم. الدعاء مضاف إليه zusätzliches Wort. Das sind sozusagen Beispiele, wie man I'rab macht. Natürlich, das ist schwer auf Deutsch, deshalb sollte man die arabische Sprache beherrschen, damit man Al-I'rab, dass wir Deklinationen von den Wörtern haben kann. Aber wichtig ist, dass man diese Form im Kopf hat. اليوم نتابع إن شاء الله مع الفاعل. مع الفاعل. قال المؤلف: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. الفاعل له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما في اللغة، من هو الفاعل في اللغة؟ هو الذي أوجد الفعل، يعني الذي فعل، الذي أوجد الفعل. وأما في الاصطلاح كما قال المؤلف: الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. فلما قلنا الاسم هذا لا يشمل الفعل ولا الحرف، قال نوح، قال نوح، أو وإذ يرفع إبراهيم، يرفع إبراهيم، هذا صريح، اسم صريح. أو يكون أحيانا مؤولا بالصريح، مثل إنا أنزلنا، أنزلنا، أنزل فعل، نا هنا ضمير في محل رفع فاعل، هذا فاعل، أما المرفوع قلنا الاسم المرفوع، فهنا يخرج ما كان منصوبا أو مجرورا فلا يكون واحد منهما فاعل. الفاعل أصلا في اللغة العربية مرفوع دائما، فاعل في اللغة العربية مرفوع دائما. المذكور قبله فعله، المذكور قبله فعله، أي يخرج المبتدأ واسم إن وأخواتها، فلأن الفعل لا يتقدمهما، ويخرج أيضا اسم كان لأن الفعل لا يتقدمها. بارك الله فيكم. Wir fangen an mit der ersten Art, und zwar Al-Fa'il, Subjekt. Subjekt. Al-Fa'il, das ist ein Ism Marfu', ein Nomen, was Marfu' ist, was hochgestellt ist, sozusagen ungefähr wie Nominativ. Al-Mazkuru qabluhu fi'luh, das wird, was sein Verb vor ihm genannt wird. Es gibt ein Verb, wir haben gesagt, arabische Sprache ist so. Du hast ein Verb, dann hast du ein Subjekt, dann hast du ein, was haben wir gesagt? Ha? Objekt dann, dein Objekt. Maf'ulbi. Ta'allam al-waladu darsa. تعلم الولد الدرس. Der Junge lernte die Lektion. Aber im Arabischen, du sagst nicht der Junge lernte die Lektion, du sagst im Arabischen lernte der Junge die Lektion und nicht als Fragezeichen. Deshalb haben wir in der deutschen Sprache auch ein Problem, wenn wir sprechen. Wir sprechen manchmal so: Lernte der Junge die Lektion? Wir meinen, der Junge hat gelernt. Aber man versteht das auf Deutsch in einer Art Frage, weil wenn auf Deutsch Verb vorkommt, das ist Frage. Aber im Arabischen, nein, der Satzaufbau ist anders. Der Satzaufbau fängt immer mit dem Verb an. Wenn der Satz nicht mit dem Verb anfängt, dann heißt der Satz Nominalsatz. Nominal. Das fängt mit Nomen an. Aber wenn der Satz mit einem Verb anfängt, das heißt Verbalsatz. Und hier Al-Fa'il, das ist ein Nomen, was vor ihm immer ein Verb kommt. Und dann kommt Subjekt. Al-Fa'il hat zwei Bedeutungen. Sprachlich und terminologisch. Sprachlich, das bedeutet, derjenige, der die Tat sozusagen angefangen hat oder praktiziert hat. Das bedeutet, die Frage ist bei einem Verb, wer, wer? Wir kommen zu unserem Beispiel. Der Junge lernte die Lektion. Die Frage ist, wer hat die Lektion gelernt? Der Junge. Der Junge ist Subjekt. Das ist Fall. Der Junge ist Subjekt. Ist Fall. Weil du fragst, wer? Aber in der Terminologie, dass der Täter, Al-Fa'il jetzt oder Subjekt, ist Al-Ismu Al-Marfu'u. Al-Ism, das ist Nomen. Wir reden von Nomen. Das kann Name sein, wie Qala Nuhun im Koran. Qala Nuhun. Nuh sagte. Wer sagte? Nuh. Nuh alayhi salam ist hier Subjekt. Al-Marfu'u, das heißt, bei einem Fa'il haben wir nur Al-Rafi'. Wir haben nur Dhamma. Oder etwas, was Al-Dhamma ersetzt. Etwas, was Al-Dhamma ersetzt. Al-Mathkuru qablahu fi'luh. Was ein Verb vor ihm vorkommt im Satz. Das ist Al-Fa'il. Das ist Al-Fa'il. Leicht. Aber das sollte man dadurch bestimmen im Satz. Wer hat gesprochen? Zum Beispiel der Junge, der Lehrer. Der Junge, der Lehrer sind hier Fa'il. Wie werden wir ein Fa'il bestimmen? Durch Ad-Dhamma. Durch Ad-Dhamma und durch natürlich die Stellung des Satzes. ذهب الطفل إلى المدرسة. ذهب الطفل إلى المدرسة. Der Junge ging in die Schule. Wie kann so ein Arabischen hier bestimmen, was Subjekt ist, was Fa'al ist? Du stellst die Frage, wer hat hier die Aktion gemacht? Wer hat die Tat gemacht? Da merkst du, der Junge. Der Junge, also der Junge ist Fa'il. Was bedeutet der Junge? At-Tiflu. Oder das Kind. Das Kind oder der Junge. Das Kind, das ist Fa'il. Im Arabisch ist At-Tifl. Hier kommt das als Verb, als Subjekt. Wie sollte man sagen? At-Tifla oder Tifli oder Tiflu. Was sagt man? Tiflu. Warum? Weil es Verb ist. Nicht Verb. Fa'il. Fa'il. Warum haben wir gesagt, nicht At-Tifla, nicht At-Tifli? Weil ein Fa'il, ein Subjekt immer marfu' ist. At-Tiflu. So richtig. Safara al-Abu ila Berlin. سافر الأب إلى برلين. Der Vater reiste nach Berlin. Wo ist hier Subjekt? أين الفاعل هنا؟ Vater. Warum ist فاعل Vater hier? Weil wer hat diese Tat, diese Aktion gemacht? Wie können wir das bestimmen im Satz? Anhand al-Abu. Anhand al-Abu. Das wird ad-Dhamma. Anhand ad-Dhamma. Hier, barakallahu fikum, werden wir stoppen. Das nächste Mal, inshallah, reden wir über Arten von al-Fa'il. Das wird Arten von Subjekt. Inshallah, nachher vorne. Al-Marra al-Qadim, نتكلم عن أقسام الفاعل. أقسام الفاعل لأنه الفاعل في عندك فاعل ظاهر وفاعل مضمر، فاعل وفاعل مضمر. Wann wie sind die Arten von Fi'l bezüglich auch diese Wörter, dass ein Wow oder ein Alif Ad-Dhamma ersetzen? Das haben wir auch schon gehabt. Und jetzt, Barakallahu Fikum, machen wir der Wechsel.